Ich muss mich mit Ausschnitten aus der Jesuitenmoral begnügen. Für Ausführliches, besonders über Probabilismus, Kasuistik und Beichte, verweise ich auf den zweiten Band meines Werkes, Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit. Die Ausschnitte wähle ich selbstverständlich mit Rücksicht auf Charakteristik des Jesuitenordens, das heißt, ich lege solche moraltheologische Grundsätze des Ordens vor, aus denen die Grundauffassung seiner Moral und Ethik erkennbar wird, wobei ich, um möglichst alles in diesem einen Kapitel unterzubringen, Moral und Ethik im weitesten Sinne fasse. Von Ausschnitten aus Abhandlungen über sechstes Gebot und Ehe sehe ich hier ab. Den hässlichen Gegenstand, das heißt hässlich gemacht durch die jesuitische Moraltheologie, habe ich ausführlich behandelt in meinem eben genannten Werke. Der Jesuitismus hat Liebe und Ehe, die herrlichsten Quellen menschlichen Glückes und menschlicher Vollkommenheit, durch die seelsorgliche und moraltheologische Behandlung, die er ihnen zuteil werden lässt, mit Schlamm und Kot überdeckt. Er hat das menschlich natürliche und deshalb edle Geschlechtsleben durch seine moraltheologische Untersuchungen degradiert, und weil er dies unter dem Deckmantel des Christentums getan hat und tut, schändet er damit zugleich das Christentum selbst. Einer, der nach eigenem Geständnisse in geschlechtlichen Perversitäten bewandert war, der spätere römische Monsignore Ludovico Sergardi und Freund Alexanders des VIII., legt dafür Zeugnis ab. Die Moraltheologie ist so weit gekommen, dass man unverdorbene Jünglinge davor warnen muss, sich mit ihr zu beschäftigen, sonst geraten sie in schändliche Fallstricke und verfallen der Unkeuschheit. Denn welche Schändlichkeiten werden nicht durch die Moraltheologen dem Publikum vorgelegt? Unter allen Bordellen der Subura, die Bordellstraße des päpstlichen Rom, wird man keines finden, das nicht züchtig genannt werden kann im Vergleiche zu dem Inhalte jener Bücher. Ich selbst, der ich Anführer sittenloser Jünglinge war und meine Jugend häufig durch Unkeuschheit entweiht habe, gestehe, dass ich beim Lesen des Sanchez, einer der bedeutendsten Moraltheologen des Jesuitenorden, dessen Hauptwerk über die Ehe noch heute innerhalb des Jesuitenordens als klassisch gilt, mehr als einmal rot geworden bin, und dass ich aus seinen Schriften mehr Scheußlichkeiten gelernt habe, als ich von der ausgeschämtesten Hure hätte lernen können. Naso, der Lehrmeister der Liebeskunst, der freche Horaz und der wollüstige Tibull erscheinen, verglichen mit Sanchez geeignet, einem Erziehungshause für junge Damen vorzustehen. Bei jenem verschleiert wenigstens die witzige Ausdrucksweise die Schlechtigkeit, bei ihm rasen unvermischte Wollust und nackte Begierlichkeit. Döllinger Reusch am angegebenen Ort, Band 1, Seite 117. Den Ausschnitten aus jesuitischen Abhandlungen über grundlegende Fragen der Moral und Ethik schicke ich Urteile über die Jesuitenmoral voraus von Männern, deren Sachkenntnis und gut katholische Gesinnung außer Zweifel steht. Als einzigen Nicht-Katholiken führe ich Leibniz an. Seine Bedeutung als Persönlichkeit, als Kenner und als nicht unfreundlicher Beurteiler des Jesuitenordens rechtfertigt gerade seine Heranziehung. Auch Jesuiten lasse ich über die Moral ihres Ordens zu Worte kommen, da ihre Ansicht in dieser Frage offenbar von besonderem Gewichte ist. Grundlehren jesuitischer Ethik und Moral. Unwahrhaftigkeit. Schon wiederholt habe ich hervorgehoben, dass zum Wesen des Jesuitismus eine alles durchsetzende Unwahrhaftigkeit gehört. Sie ist ein feines Gift, das seine Wahrhaftigkeit, Treue und Glauben ertötende Wirkung im ganzen Organismus des Ordens ausübt. Das Regierungssystem des Ordens, aufgebaut auf gegenseitige Überwachung, auf Geheimberichte, Spionage, Angeberei, widerstreitet menschlich-christlicher Einfachheit und Klarheit und erzeugt notwendig Misstrauen, Argwohn und schließlich bewusste und unbewusste Unwahrhaftigkeit. So ist durch die Ordenssatzungen der Boden vorbereitet, auf dem dann die moraltheologischen Lehren über Erlaubtheit von Mentralrestriktionen, von Zweideutigkeiten aller Art, von halben und dreiviertel Wahrheiten leicht Wurzel fassen und üppig in die Höhe schießen. Diese Lehren sind Fleisch und Blut des jesuitischen Gesamtkörpers, sind mehr oder weniger ethisch-moralischer Grundstock der einzelnen Jesuiten. Wie sehr dem Jesuitismus jeder Sinn für Wahrhaftigkeit abhanden gekommen ist, zeigt sich in erstaunlicher Weise gerade dort, wo er gegen Unwahrhaftigkeit und Lüge einzutreten scheint. Glaubenssatz ist, schreibt zum Beispiel der Jesuit Del Rio, Theologieprofessor an den Universitäten von Salamanca und Graz, dass eine Lüge, die diesen Namen verdient, etwas in sich und schlechterdings sittlich Böses ist. Jedoch beachte, etwas anderes ist es, etwas Falsches zu sagen, und etwas anderes ist es, etwas Wahres zu verbergen, so, wenn wir uns nicht einer Lüge, sondern einer Doppelsinnigkeit bedienen. Schlau und erlaubt war das Wort eines Lütticher Richters, der einer alles leugnenden, hartnäckigen Hexe sagte, wenn sie ausreichend die Wahrheit gestände, so würde er ihr, solange sie lebe, aus öffentlichen oder aus eigenen Mitteln täglich Speise und Trank gewähren und dafür sorgen, dass ihr ein neues Haus gebaut werde, indem er unter Haus das hölzerne Gerüst mit dem Bündeln und mit dem Stroh verstand, auf dem sie verbrannt werden sollte. Andere erlaubte Doppelsinnigkeiten gibt Sprenger, ein Dominikanermönch, an die Hand. Man behandle den Schuldigen ehrenvoller als üblich und lasse angesehene und unverdächtige Männer zu ihm, die oft sich mit ihm auch über verschiedene und fremde Dinge unterhalten und schließlich ihm zuversichtlich raten, die Wahrheit zu gestehen, indem sie ihm versprechen, der Richter werde ihm Gnade angedeihen lassen und sie würden die Vermittler sein. Dann komme der Richter hinzu und verspreche, Gnade walten zu lassen, darunter verstehend, für sich oder für den Staat, für dessen Erhaltung alles, was geschieht, gnadenreich ist. Es könne auch der Richter dem Angeschuldigten sagen, er rate ihm gut und ein Geständnis sei für ihn sehr nützlich, auch um sich das Leben zu erhalten. Denn das ist sehr wahr vom ewigen Leben verstanden, dass wahres Leben ist. Und diese Anleitung zu schändlichen Lügen in Prozessen, bei denen es sich um Tod und Leben handelt, passieren anstandslos die Ordenszensur, welche bei Del Rios Werk obendrein noch ausgestellt ist, von einem der berühmtesten Jesuiten des 16. und 17. Jahrhunderts, Oliverius Manareus, der seine Druckerlaubnis stützt auf das Urteil gewichtiger und gelehrter Theologen des Ordens.